Die Fälschung der deutschen Geschichte von Wilhelm Kammeyer, 1935, Adolf Klein Verlag, Leipzig. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Die Fälschung der urkundlichen Quellen des deutschen Mittelalters. Vorwort: Die große Frage. Wie erklärt es sich, dass über den germanischen Anfängen ein Dunkel liegt, mit dem verglichen die Anfänge von Rom und Hellas lichte Klarheit sind? Mommsen. Wie ist es zu erklären, dass unsere Vorfahren angeblich noch keine Schrift kannten, um die Geschicke ihres Lebens zu Papier zu bringen zu einer Zeit, in der Rom einen Cäsar, einen Virgil und einen Augustus hatte? Was ist unter den germanischen Heldenliedern zu verstehen, die der Frankenkönig Karl gesammelt und Ludwig der Fromme vernichtet haben soll? Sollten diese Lieder vielleicht altdeutsche Geschichtsquellen gewesen sein? Um diese brennenden Fragen zu beantworten, wurde dies Buch geschrieben, von dem hiermit der erste Teil vorgelegt wird.